stehen. Ich breche mir ein Bein, dann brauch ich nicht so lange bleiben. Schaurig verkorkst Abend, wenn das die Natur ist. Wer kann sie verstehen? Ist das eine Phase? Zum Ausgeben zu wenig und zum Kaufen